gab nur eins und das war Einigkeit. Scan it, scan it. In all den Jahren, wir probten zu, was allen die heute Legende sind. Wir fühlten Einigkeit voll glücklich wie ein Kind. Skinhead, Skinhead, du bist nie allein. Skinhead, Skinhead, euch kriegt keiner klein. Scheißen wir, warum glaubt ihr denn, ihr wärt besser als wir? Stolz und ehrlich, so werden wir bleiben. Ihr werdet uns niemals aus unserem Land vertreiben. Skinhead, Skinhead, du